Abschnitt 9 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Pronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Stadtgründung, Teil 3. Wie bekannt bauen die Bienen vielerlei Zellen. Erstens die Königinnenzellen von ungewöhnlicher Bauart, wie Eicheln aussehend. Zweitens die geräumigen Zellen zur Aufziehung der Drohnen und zum Aufspeichern von Vorräten in der Haupttrachtzeit. Ferner die kleinen Zellen, die zur Erziehung der Arbeitsbienen und als gewöhnliche Speicher dienen und unter normalen Verhältnissen 8/10 des Baues einnehmen. Und endlich, um zwischen den großen und kleinen Zellen eine ordnungsmäßige Verbindung herzustellen, eine Zahl von Übergangszellen. Abgesehen von der unvermeidlichen Unregelmäßigkeit der letzteren sind die Dimensionen des zweiten und dritten Typus so gut berechnet, dass Reaumur, als das Dezimalsystem festgesetzt wurde und man in der Natur nach einem festen Maße suchte, das zum unumstößlichen Normalmaß erhoben werden konnte, die Bienenzelle vorschlug. Anmerkung: Man hat übrigens gut getan, dieses Normalmaß nicht zu wählen. Der Zellendurchmesser ist von wunderbarer Regelmäßigkeit, doch wie alles, was auf organischem Wege entstanden ist, nicht von mathematischer Unveränderlichkeit. Überdies haben die verschiedenen Bienenarten, wie Maurice Girard nachgewiesen hat, bei ihren Zellen eine ganz bestimmte Seitenachse, so dass das Maß von Stock zu Stock ein anderes sein würde, je nach der darin wohnenden Bienenart. Ende der Anmerkung. Jede dieser Zellen bildet eine sechseckige Röhre mit pyramidaler Basis, und jede Wabe besteht aus zwei Schichten dieser Röhren, die mit der Basis gegeneinander liegen, und zwar derart, dass jeder der drei Rhomben, welche die pyramidale Basis einer Zelle der Vorderseite bilden, auch drei Zellen der Rückseite zur Basis dient. In diese prismatischen Röhren wird der Honig eingetragen. Um zu vermeiden, dass er in der Zeit des Ausreifens herausfließt, was unvermeidlich eintreten würde, wenn sie, wie es den Anschein hat, genau horizontal lägen, geben die Bienen ihnen ein leichtes Gefälle von 4 bis 5 Winkelgraden. Außer der Wachsersparnis, sagt Reaumur in Hinblick auf das Gesamtgefüge dieses Wunderbaues, außer der Wachsersparnis, die durch die Anordnung der Zellen erreicht wird, und abgesehen davon, dass die Bienen mit Hilfe dieser Anordnung die ganzen Tafeln anfüllen, ohne eine Lücke zu lassen, führt dieselbe auch zu einer größeren Haltbarkeit des Baues. Der Bodenwinkel jeder Zelle, die Spitze der pyramidenförmigen Vertiefung, findet ein Widerlager in der Spitze zweier Ecken des Sechsecks einer anderen Zelle. Die beiden Dreiecke oder Fortsetzungen der hexagonalen Seitenwände, die einen der ausspringenden Winkel der von den drei Rhomben begrenzten Vertiefung ausfüllen, bilden miteinander einen Flächenwinkel an ihrer Berührungsseite. Jeder dieser Winkel, der im Innern der Zelle konkav ist, stützt mit seiner konvexen Kante eine der Kanten des Sechsecks einer anderen Zelle, und diese Kante übt ihrerseits wieder einen Gegendruck, ohne den der Winkel nach außen getrieben würde. Derart sind alle Kanten verstärkt. Alles, was man von der Haltbarkeit jeder einzelnen Zelle verlangen könnte, wird somit durch die Form der Zellen sowohl wie durch die wechselseitige Anordnung derselben erreicht. Die Mathematiker, sagt Dr. Reed, wissen, dass es nur drei Arten von Figuren gibt, um eine Fläche in kleine Teile von regelmäßiger Form und gleicher Größe ohne Zwischenraum zu teilen. Es sind dies das gleichseitige Dreieck, das Quadrat und das gleichseitige Sechseck, das in Hinsicht auf die Bauart der Zellen vor den beiden anderen Figuren durch größere Bequemlichkeit und Widerstandskraft den Vorrang verdient. Desgleichen besteht der Zellenboden aus drei in der Mitte zusammenstoßenden Flächen, und es ist bewiesen worden, dass diese Bauart eine beträchtliche Arbeits- und Materialersparnis mit sich bringt. Es war auch die Frage, welcher Neigungswinkel der Flächen zueinander der größten Ersparnis entspricht. Ein Problem der höheren Mathematik, das von einigen Gelehrten, unter anderem McLaurin Senior, gelöst worden ist. Man findet die Lösung dieses Gelehrten in den Berichten der Königlichen Gesellschaft zu London. Anmerkung: Reaumur hatte dem berühmten Mathematikerkönig folgendes Problem gestellt. Unter allen sechskantigen Zellen mit pyramidalem, aus drei gleichen und ähnlichen Rhomben bestehenden Boden, die zu bestimmen, die am wenigsten Baustoff erfordert. König antwortete, es wäre diejenige, deren Boden aus drei Rhomben bestände, deren großer Winkel je 109 Grad 26 Minuten und die kleinen je 70 Grad 34 Minuten betrügen. Nun aber hat ein anderer Gelehrter, Maraldi, die Winkel der Rhomben in den Bienenzellen so genau wie möglich nachgemessen und gefunden, dass die großen 109 Grad 28 Minuten, die kleinen 70 Grad 32 Minuten betragen. Zwischen beiden Lösungen bestand also nur eine Differenz von 2 Minuten. Und es ist wahrscheinlich, dass der etwa vorliegende Irrtum von Maraldi begangen wurde und nicht von den Bienen, denn es gibt kein Instrument, das die Zellenwinkel, die nicht so scharf hervortreten, mit untrüglicher Sicherheit nachzumessen erlaubte. Ende der Anmerkung. Nun aber entspricht der derart errechnete Winkel dem Bodenwinkel der Bienenzellen. Gewiss, ich glaube es nicht, dass die Bienen diese komplizierten Berechnungen angestellt haben. Aber ich glaube ebenso wenig, dass der bloße Zufall oder die Gewalt der Dinge zu so erstaunlichen Resultaten führen. Für die Wespen, welche ebenfalls Tafeln mit sechseckigen Zellen bauen, war das Problem dasselbe und sie haben es doch auf weit weniger sinnreiche Art gelöst. Ihre Zellen sind nur einfach gelagert und besitzen somit keinen gemeinsamen Boden wie die doppelseitige Bienenwabe. Daher besitzen sie auch weniger Haltbarkeit und Regelmäßigkeit und verursachen einen Zeit-, Raum- und Materialverlust, der etwa ein Viertel der unumgänglichen Arbeit und ein Drittel des notwendigen Raumes darstellt. Desgleichen bauen die Trigonen und Meliponen, die wirkliche Hausbienen sind, doch auf einer niedrigeren Kulturstufe stehen ihre Zellen nur ein Stockwerk hoch und verbinden die horizontalen, übereinander liegenden Stockwerke durch unförmige, zeitraubende Wachssäulen. Ihre Vorratszellen oder Honigtöpfe sind große, regellos nebeneinander sitzende Schläuche und werden von den Meliponen jeder Raum- und Materialersparnis zum Trotze zwischen die Tafeln des regulären Wachsbaus eingeschoben. Und so machen denn ihre Nester im Vergleich zu der mathematisch gebauten Stadt unserer Hausbienen den Eindruck eines Marktfleckens von primitiven Hütten neben einer jener unerbittlich regelmäßigen Städte, die das vielleicht reizlose, aber der menschlichen Logik mehr entsprechende Resultat eines immer härter gewordenen Kampfes gegen Zeit, Raum und Materie sind. Nach einer landläufigen, übrigens von Buffon wieder aufgewärmten Theorie, sollen die Bienen gar nicht die Absicht haben, sechseckige Zylinder mit pyramidaler Basis zu bauen. Sie wollen nur runde Zellen in das Wachs eingraben. Aber ihre Nachbarinnen und die auf der anderen Seite der Tafel Arbeitenden graben zur gleichen Zeit mit der gleichen Absicht die gleichen Zellen. Und folglich nehmen diese an den Berührungsstellen notwendigerweise eine sechseckige Form an. Dasselbe, sagt man, findet bei den Kristallen, den Schuppen gewisser Fische, den Seifenblasen und so weiter statt. Es findet gleichfalls bei folgendem von Buffon vorgeschlagenem Experiment statt. Man fülle, sagt er, ein Gefäß mit Erbsen oder einer anderen zylindrischen Hülsenfrucht, gieße so viel Wasser hinein, als zwischen den Körnern Platz ist, schließe es und lasse es kochen. Alle diese zylindrischen Körner werden zu sechsseitigen Säulen werden. Der Grund ist leicht ersichtlich. Er ist rein mechanischer Natur. Jedes Korn von zylindrischer Form hat beim Aufquellen die Tendenz, sich in einem gegebenen Raum so weit wie möglich auszudehnen. Sie werden durch den wechselseitigen Druck, also notwendigerweise, sämtlich sechseckig. Ebenso sucht jede Biene, in einem gegebenen Raum so viel Platz wie möglich zu erlangen. Und da der Körper der Biene zylindrisch ist, so müssen ihre Zellen ebenfalls sechsseitig werden, eben infolge des wechselseitigen Widerstandes. In der Tat sind dies wechselseitige Widerstände von wunderbarer Wirkung. Ebenso wie die Laster der einzelnen Menschen eine gemeinsame Tugend hervorbringen, die genügt, um der menschlichen Gattung, die in ihrem Individuum oft hassenswert ist, jedes Odium zu nehmen. Zunächst könnte man mit Brougham, Kirby, Spence und anderen Gelehrten antworten, dass das Experiment mit den Seifenblasen und Erbsen nichts beweist, denn in beiden Fällen führt der wechselseitige Druck nur zu ganz unregelmäßigen Formen und erklärt jedenfalls nicht die Ursache des prismatischen Zellenbodens. Vor allem aber könnte man entgegnen, dass es mehr als eine Art gibt, aus den blinden Notwendigkeiten sein Teil zu ziehen. Zum Beispiel kommen die Papierwespen, die Erdhummeln, die Meliponen und Trigonen Mexikos und Brasiliens bei gleichen Umständen und gleichem Zweck zu ganz anderen und offenbar minderwertigen Ergebnissen. Endlich könnte man sagen, dass die Bienenzellen, wenn sie den Gesetzen der Kristalle des Schnees, der Seifenblasen und der gekochten Erbsenbuffons unterworfen sind, durch ihre allgemeine Symmetrie, ihre Anordnung in doppelseitigen Waben, ihre berechnete Neigung usw. gleichzeitig noch vielen anderen Gesetzen gehorchen, welche die tote Materie nicht kennt. Man könnte schließlich noch hinzufügen, dass der menschliche Geist sich auch in der Form befindet, in der er aus den gleichen Notwendigkeiten sein Teil zieht, und dass uns diese Form nur darum als die bestmögliche erscheint, weil wir keinen Beurteiler über uns haben. Aber es ist besser, die Tatsachen selbst reden zu lassen, denn um einer Einwendung zu begegnen, die aus einem Experiment gezogen ist, gibt es nur ein Mittel, ein Gegenexperiment. Um mich also zu vergewissern, dass der sechsseitige Bau der Zellen wirklich in den Geist der Bienen eingeschrieben ist, habe ich eines Tages aus der Mitte einer Wabe, und zwar an einer Stelle, wo sich Brutzellen und Honigbau befanden, ein rundes Stück von der Größe eines 5-Franken-Stückes herausgeschnitten. Nachdem ich dieses Stück in der Mitte durchgeteilt hatte, wo die pyramidalen Zellenböden aneinanderstoßen, legte ich auf die Schnittfläche der einen Hälfte ein Zinnblättchen von demselben Umfange und stark genug, dass die Bienen es nicht verbiegen konnten. Dann setzte ich den Ausschnitt wieder ein. Die eine Wabenseite war also ganz normal, da der Schaden derart repariert war, die andere dagegen enthielt ein großes Loch, dessen Boden aus einer Zinnscheibe bestand und in dem etwa 30 Zellen fehlten. Die Bienen waren zunächst ganz verblüfft, kamen massenhaft herbei, um den unglaublichen Abgrund zu prüfen und zu erforschen, und liefen mehrere Tage ratlos herum, ohne zu einem Entschluss kommen zu können. Da ich sie aber jeden Abend stark fütterte, kam schließlich ein Augenblick, wo sie keine Zelle mehr frei hatten, um ihre Vorräte zu bergen. Wahrscheinlich erhielten die großen Baumeister, die Steinmetze und Wachszieherinnen nun Befehl, den unnützen Abgrund nutzbar zu machen. Eine dicke Kette von Wachsbereiterinnen bildete sich um das Loch, um die nötige Wärme zu erzeugen. Andere kletterten hinein und begannen, die Metallscheibe mit kleinen Wachsleisten in regelmäßigen Abständen ringsherum an den Ecken der angrenzenden Zellen zu befestigen. Dann gingen sie an die Errichtung von 3 oder 4 Zellen in dem oberen Halbkreise der Scheibe, und zwar im Anschluss an die kleinen Leisten. Jede dieser Übergangszellen war am äußeren Rande mehr oder weniger unregelmäßig gebaut, um sich dem ursprünglichen Bau anzuschließen, aber die untere Hälfte bildete auf der Zinnscheibe stets 3 genau abgezirkelte Winkel, und es entstanden bereits 3 kleine gerade Linien, welche die erste Hälfte der nächsten Zelle andeuteten. Nach 48 Stunden war die ganze Zinnscheibe mit angefangenen Zellen bedeckt, obschon höchstens 3 Bienen in der engen Öffnung bauen konnten. Die Zellen waren zwar unregelmäßiger als bei gewöhnlichem Bau, und die Königin hütete sich wohl, als sie dieselben untersucht hatte, sie zu bestiften, denn die Brut, die daraus entstanden wäre, würde sehr unregelmäßig ausgefallen sein. Aber sie waren alle vollständig sechseckig, ohne eine krumme Linie, eine abgerundete Ecke, wie wohl alle gewöhnlichen Voraussetzungen verändert waren. Die Zellen waren nicht, wie bei Huberts Beobachtung, in einen Wachsblock eingegraben, noch wie nach Darwins Beobachtung in einen Wachszipfel angelegt, erst kreisförmig und dann durch den Gegendruck derer Nachbarzellen sechseckig. Es war keine Rede von wechselseitigen Widerständen, denn sie entstanden eine nach der anderen, und ihre kleinen Anfangslinien entstanden frei auf eine Art von Tabula rasa. Es scheint also festzustehen, dass das Sechseck nicht das Resultat mechanischen Druckes ist, sondern vielmehr der Absicht und Erfahrung, der Intelligenz und dem Willen der Bienen entspringt. Nebenbei gesagt, beobachtete ich noch einen anderen merkwürdigen Zug ihres Scharfsinns. Die auf die Metallscheibe gebauten Zellen hatten keinen Wachsboden. Die Baumeister des Volkes hatten also augenscheinlich festgestellt, dass das Zinn stark genug war, um Flüssigkeiten abzudämmen, und darum hatten sie es nicht für nötig erachtet, es mit Wachs zu überziehen. Doch als kurz darauf ein paar Honigtropfen in zwei dieser Zellen gebracht wurden, bemerkten sie wahrscheinlich, dass sich der Honig bei Berührung mit dem Metall mehr oder wenig veränderte. Sie ließen sich dies also gesagt sein und überzogen die ganze Zinnfläche mit Wachs. Wollten wir alle die Geheimnisse dieser geometrischen Bauweise ans Licht ziehen, so müssten wir mehr als eine seltsame Frage erörtern. Zum Beispiel die Form der ersten an das Dach des Bienenstockes angehefteten Zellen, welche so gebaut sind, dass sie dieses Dach an möglichst vielen Stellen berühren. Man müsste auch sein Augenmerk nicht sowohl auf die Anlage der großen Straßen lenken, die durch den Parallelismus der Waben bedingt wird, als vielmehr auf die Verteilung der Gassen und Durchgänge, die hin und wieder durch die Tafeln hindurch oder um sie herum ausgespart sind, um den Verkehr zu erleichtern und Luftwege zu schaffen, und die durch ihre geschickte Anlage sowohl große Umwege wie zu großes Gedränge verhindern. Endlich müsste man die Bauart der Übergangszellen und die wunderbare Einmütigkeit studieren, mit der die Bienen ihre Zellen in einem gegebenen Augenblick erweitern. Sei es, dass die Ernte besonders ergiebig ausfällt und größere Gefäße erheischt, sei es, dass sie die Volkszahl für stark genug halten oder die Aufziehung von Drohnen notwendig wird. Zugleich müsste man die kluge Sparsamkeit und harmonische Sicherheit bewundern, mit der sie in solchen Fällen von den kleinen Zellen zu großen und von den großen zu kleinen, von der vollendeten Symmetrie zu einer unvermeidlich unsymmetrischen Bauart übergehen, um alsbald, wenn die Gesetze ihrer lebendigen Mathematik es erlauben, zur idealen Regel zurückzukehren, ohne eine Zelle zu verlieren, ohne in der Flucht ihrer Bauten ein aufgegebenes, kindliches, unreifes und barbarisches Stadtviertel, einen unbrauchbaren Bezirk zu hinterlassen. Aber ich fürchte, ich habe mich schon in viele belanglose Einzelheiten verloren. Wenigstens sind sie belanglos für einen Leser, der vielleicht nie mit eigenen Augen einen Bienenschwarm gesehen hat oder sich nur im Vorbeigehen dafür interessiert, wie wir im Vorbeigehen an einer Blume, einem Vogel, einem seltenen Stein gefallen finden, ohne etwas anderes zu verlangen als eine kleine, oberflächliche Gewissheit und ohne uns genugsam zu sagen, dass das geringste Geheimnis eines Dinges, das wir in der außermenschlichen Natur erblicken, an dem tiefen Rätsel unseres Ursprunges und Zweckes vielleicht einen unmittelbareren Anteil hat als das Geheimnis unserer glühendsten und mit besonderer Vorliebe erforschten Leidenschaften. Um diese Studie nicht unnötig zu beschweren, übergehe ich auch die erstaunliche Tatsache, dass die Bienen die Ränder ihrer Waben bisweilen abtragen und zerstören, wenn sie dieselben erweitern oder verlängern wollen. Man wird mir freilich zugeben, dass Zerstören, um neu zu bauen, Vernichten, was man geschaffen hat, um es noch einmal und zwar regelmäßiger zu machen, eine eigentümliche Spaltung des blinden Instinkts voraussetzt. Ich übergehe ferner einige bemerkenswerte Experimente, bei denen man sie zwingen kann, ihre Waben kreisförmig, oval oder in ganz bizarren Formen anzulegen. Ebenso will ich nicht weiter erörtern, auf welche sinnreiche Weise sie es fertigbringen, dass die erweiterten Zellen der konvexen Seite mit denen der konkaven Seite der Tafel übereinstimmen. Nur möchte ich, ehe ich diesen Gegenstand verlasse, einen Augenblick dabei verweilen, auf welche geheimnisvolle Weise sie ihre Arbeit in Einklang setzen und ihre Maßregeln ergreifen, wenn sie zu gleicher Zeit und ohne sich zu sehen auf beiden Seiten einer Tafel arbeiten. Man halte eine dieser Tafeln gegen das Licht und man wird aus dem durchsichtigen Wachs ein ganzes Netz von Prismen mit haarscharfen Spitzen und Kanten, ein ganzes System von Konstruktionen mit scharfen Schattenlinien hervortreten sehen, die so sicher geführt sind, als wären sie in Stahl geätzt. Ich weiß nicht, ob sich jemand, der nie einen Blick in das Innere eines Bienenstockes geworfen hat, die Anordnung und das Aussehen der Waben richtig vorstellen kann. Man denke sich also, um den bäuerischen Bienenstock zu nehmen, in dem die Biene sich völlig selbst überlassen ist, einen Stroh- oder Weidenkorb. Dieser Korb ist von oben bis unten in 5, 6, 8, bisweilen auch 10 genau parallele Wachstafeln geteilt, die wie große durchgeschnittene Brote aussehen und sich von der Spitze des Bienenstockes bis auf den Boden herabziehen, indem sie sich der ovalen Form seiner Wände genau anschmiegen. Zwischen je zwei dieser Tafeln ist ein Raum von einer Zellenhöhe ausgespart, in dem die Bienen sich aufhalten und gehen. In dem Augenblicke, wo oben in der Spitze des Bienenstockes mit dem Bau einer dieser Tafeln begonnen wird, ist die angefangene Wachswand, die später ausgezogen und verdünnt wird, noch sehr stark und trennt die 50 oder 60 Bienen, die auf der Vorderseite arbeiten, vollständig von den ebenso vielen Bienen, die die Rückwand ausmeißeln, so dass sie sich gegenseitig nicht sehen können, vorausgesetzt, dass ihre Augen nicht die Gabe haben, die dunkelsten Körper zu durchdringen. Nichtsdestoweniger gräbt keine Biene der Vorderseite ein Loch oder klebt ein Wachsstück an, das nicht einer Aus- oder Einbuchtung auf der anderen Seite entspräche und umgekehrt. Wie fangen sie das an? Wie kommt es, dass die eine nicht zu tief und die andere nicht zu flach gräbt? Wie kommt es, dass alle Winkel der Rompen stets so wunderbar zusammentreffen? Wer sagt ihnen, hier anzufangen und dort aufzuhören? Wir müssen uns wieder einmal mit der Antwort begnügen, die keine Antwort ist. Das ist ein Mysterium des Bienenstocks. Hubert hat versucht, dieses Geheimnis zu erklären. Er hat gesagt, sie riefen durch den Druck ihrer Füße oder ihrer Zähne in gewissen Abständen leichte Ausbuchtungen auf der entgegengesetzten Seite hervor. Oder sie überzeugten sich von der größeren oder geringeren Stärke der Wachswand durch den Grad der Biegsamkeit, Elastizität oder einer anderen physischen Eigenschaft des Wachses. Oder auch ihre Fühler schienen zur Untersuchung der zartesten, fernsten Umrisse gemacht und dienten ihnen zum Kompass im Unsichtbaren. Oder endlich, die Lage aller Zellen ergäbe sich mit mathematischer Genauigkeit aus Anlage und Größenverhältnissen der obersten Zellen, ohne dass es anderweitiger Maßnahmen bedürfte. Aber diese Erklärungen sind, wie man sieht, unzulänglich. Die ersteren sind unbeweisbare Hypothesen. Und die anderen geben dem Mysterium nur einen anderen Namen. Und wenn es auch gut ist, mit den Mysterien so oft wie möglich einen Namens- und Ortswechsel vorzunehmen, so darf man sich doch nicht dem Irrglauben hingeben, dass solch ein Ortswechsel hinreichte, um sie zu zerstören. Verlassen wir endlich die eintönigen Tafeln und die geometrische Einöde der Zellen. Hier sind fertige Waben, die bewohnt werden können, wenn auch nur verschwindend Kleines sich zu verschwindend Kleinem fügt, ohne scheinbare Aussicht auf Fortschritt, und unser Auge, das so wenig sieht, hinblickt, ohne etwas zu sehen, so bleibt der Wachsbau doch keinen Augenblick stehen, weder bei Tage noch bei Nacht. Vielmehr wächst er mit außerordentlicher Geschwindigkeit. Mehr als einmal ist die Königin schon durch das Dunkel der wachsbleichen Werkstätten gelaufen, und sobald die ersten Reihen der künftigen Wohnung entstanden sind, ergreift sie von ihnen Besitz und mit ihr das Gefolge ihrer Leibwache, ihrer Beraterinnen und Mägde. Denn man kann nicht sagen, ob sie geführt oder begleitet, verehrt oder überwacht wird. An der Stelle angekommen, die sie für geeignet hält oder die ihre Ratgeberinnen ihr bezeichnen, krümmt sie den Rücken, beugt sich zurück und führt das Ende ihres langen, spindelförmigen Hinterleibes in eine der Zellen ein, während all die kleinen, aufmerksamen Köpfe mit den großen, schwarzen Augen sie begeistert umringen, ihr die Beine stützen, die Flügel streicheln und mit ihren fiebernden Fühlern über sie hintasten, wie um sie zu ermutigen, zu drängen und zu beglückwünschen. Die Stelle, an der sie sitzt, erkennt man leicht. Sie bildet in jener gestirnten Kokarde oder besser in jener ovalen Brosche, die den mächtigen Broschen unserer Großmütter ähnelt, den Mittelstein. Es ist nämlich bemerkenswert, da sich die Gelegenheit, es zu bemerken, hier bietet, dass die Arbeitsbienen ihrer Königin niemals den Rücken zudrehen. Sobald sie einer Gruppe naht, stellen sich alle mit den Augen und Fühlern gegen sie und gehen rückwärts vor ihr. Es ist dies ein Zeichen von Ehrfurcht oder vielleicht von Besorgnis, die, so grundlos sie hier auch scheinen mag, nichtsdestoweniger immer rege und ganz allgemein ist. Kommen wir indes auf unsere Königin zurück. Oft geschieht es bei dem leichten Krampf, der das Eierlegen sichtbar begleitet, dass eine ihrer Töchter sie in ihre Arme schließt und Stirn an Stirn, Mund an Mund mit ihr zu flüstern scheint. Sie bleibt diesen etwas überschwänglichen Liebesbezeugungen gegenüber jedoch ziemlich gleichgültig. Sie regt sich nie auf, nimmt sich stets Zeit und geht ganz in ihrem Beruf auf, der für sie mehr eine Liebeswonne als eine Arbeit zu sein scheint. Endlich, nach Verlauf einiger Sekunden, richtet sie sich ruhig wieder auf, macht einen Schritt zur Seite, dreht sich etwas um und steckt den Kopf in die Nebenzelle, um sich, bevor sie den Hinterleib in diese einführt, zu überzeugen, ob alles in Ordnung ist und ob sie dieselbe Zelle nicht zweimal bestiftet. Während zwei oder drei Bienen aus ihrem Gefolge schnell nacheinander in die von ihr verlassene Zelle stürzen, um nachzusehen, ob das Werk vollbracht ist und das kleine bläuliche Ei, das sie auf den Boden gesetzt hat, mit ihrer Fürsorge zu umgeben oder richtig hinzustellen. Von nun an rastet sie bis zu den ersten Herbstfristen nicht mehr im Eierlegen. Sie legt, während sie gefüttert wird, und schläft, wenn sie schläft, im Legen. Sie ist fortan die Verkörperung jener alles verschlingenden Macht, die jeden Winkel des Stockes ergreift, der Zukunft. Schritt für Schritt folgt sie den unglücklichen Arbeitsbienen, die sich im Bauen der Wiegen erschöpfen, welches ihre Fruchtbarkeit heischt. Man kann auf diese Weise einem Wettkampfe zweier mächtiger Instinkte folgen, dessen Ausgang auf verschiedene Wunder des Bienenstockes genug Licht wirft, nicht um sie zu erklären, wohl aber um auf sie hinzuweisen. Es kommt zum Beispiel vor, dass die Arbeitsbienen in ihrer treuen Hausfrauenfürsorge, die sie Vorräte für schlechte Zeiten aufspeichern heißt, einen Vorsprung gewinnen, indem sie die Zellen, die sie der Habsucht der Gattung abgerungen haben, in aller Eile mit Honig füllen. Aber die Königin kommt dabei, die materiellen Güter müssen dem Gedanken der Art weichen und die Arbeitsbienen schaffen den lästigen Schatz voller Verzweiflung hastig beiseite. Es kommt auch vor, dass ihr Vorsprung eine ganze Wabe beträgt. Dann haben sie das Symbol der Tyrannei einer Zukunft, die keine von ihnen je erblicken wird, nicht mehr vor Augen und bauen, sich dies zunutze machen, so schnell wie möglich eine Reihe von großen, sogenannten Drohnenzellen, die viel leichter und schneller zu errichten sind. In dieser undankbaren Zone angelangt, bestiftet die Königin hie und da nicht ohne Widerwillen eine Zelle, überschlägt die meisten anderen und fordert am Ende angelangt neue Arbeitsbienenzellen. Die Arbeitsbienen gehorchen, verengern die Zellen allmählich und die unersättliche Mutter setzt ihren Rundgang fort, bis sie von den Enden des Bienenstockes wieder zu den ersten Zellen gelangt ist, die in der Zwischenzeit von der eben auskriechenden ersten Generation besetzt waren, welche sich aus ihrem dunklen Geburtswinkel soeben über die Blumen der Umgegend ergießt, die Sonnenstrahlen bevölkert und die schönsten Stunden des Jahres belebt, um sich ihrerseits wieder dem nachfolgenden Geschlechte zu opfern, das sie in ihren Wiegen schon ablöst. Ende von Abschnitt 9